bekennen unsere Schuld, als bitte nicht, als unsere Schuld, als unsere Schuld, als unsere Schuld, ach, wir bekennen unsere Schuld, als bitte nicht, als unsere Schuld, als unsere Schuld, als unsere Schuld, als unsere Schuld, bitte nicht, als unsere Schuld, als ungeduld, als ungeduld, als ungeduld.